Hier promenierte die feine Welt und hier rollten die Wagen der Reichen über das elegante Holzpflaster. Am Ende dieser herrlichen Straße sah man an diesem klaren Tag den Nikolai-Bahnhof, wo mein Freund Iwan morgen den Zug besteigen würde. Ich machte noch eine entsprechende Bemerkung, bevor wir in die Passage einbogen. Der deutsche Schausteller hatte einen der Läden dort gemietet. Er stand selbst an der Kasse. Kopeken pro Person. Ja, hier, hier, mein Herr. Oh nein, Nikita, du bist mein Gast. Oh. Ich zahle für 4 Personen, das heißt für 3 Personen und ein Kind. Das Fräulein scheint mir aber schon bald erwachsen. Na also, hier nehmen Sie das. Behalten Sie den Rest. Oh, meinen untertänigsten Dank, Euer Gnaden. Schon vielen gut. Dank. Bitte geht die Herrschaften nur geradeaus. Immer geradeaus. Bitte sehr, immer. In einen größeren Raum tretend, bemerken wir, dass sich in ihm, außer dem Krokodil, noch einige Papageien, einige fremdländische Kakadus und in einer Art von Wandschrank eine Gesellschaft von Affen befand. Das Krokodil, das uns hierher gelockt hatte, stand unmittelbar am Eingang. Das heißt, es lag. In einem großen, wannenartigen Blechkasten, oben mit einem starken Drahtnetz überspannt, lag es im seichten Wasser, wie ein Balken. Eine Frau, offensichtlich das Eheweib des Schaustellers, machte mit der Hand eine freundliche, auffordernde Geste und sagte dann in fließendem Russisch, jedoch in dem gleichen singenden Tonfall, wie der Mann: Bitte schön, meine Herrschaft, guckt es nur um. Ich bin gerne bereit, Erklärung abzugeben. Hier das Krokodil. Und zwar Nilkrokodil. Crocodilus vulgaris Nilis. Wird über 6 Meter lang. Das hatte ich mir aber ganz anders vorgestellt. Du hattest wohl gedacht, es hat Federn, wie? Mama, Krokodile gehören doch zu den Reptilien. Reptilien? Was ist denn das schon wieder? Ja, aber das Tier ist ja tot. Mausetot. Vielleicht ist ihm unser Klima nicht bekommen. Hat man das arme Tierchen mit Klima gefüttert? Mama, bitte, was sollen die Fremden von uns denken? Sie, Frau Krokodilsbesitzersgattin. Ja, der Herr Wünschen. Wie alt ist denn dieses Tier? Na ja, sehr alt. Das genaue Alter kann ich Ihnen leider nicht sagen, aber es ist ausgewachsen. Ja, ja, es ist wirklich sehr stattlich, herrlich stattlich. So ein grässliches Ungeheuer. Es ist eine Rarität, gnädige Frau. Mein Mann ist der Einzige in ganz Russland, der ein Krokodil zeigt. Doch mir scheint, Frau... Schmidt. Wir heißen Schmidt, beide. Mir scheint, Frau Schmidt... Ihr Krokodil ist nicht lebendig. Sicher ist es nur aus Leder und ausgestopft. Das habe ich mir gleich gedacht. Nicht lebendig? Na, und ob. Da geben Sie mal Acht. Oh, Nikita, schauen Sie nur, jetzt tut sie das Gitter weg. Oh, ist das nicht gefährlich, beste Frau? Keine Angst, mein Fräuleinchen. Wenn ich das Krokodil jetzt mit einem Stöckchen auf den Kopf berühre... Oh, Galchen, wie geht's dir denn heute? Du zeig den Herrschaften doch mal, dass du ein munterer Bursche bist. Oh. Es heißt Karlchen, ihr Krokodilchen. Ja, uns hört auch auf diesen Namen. Hat es schon Junge geworfen? Aber Mama, Krokodile legen doch Eier. Ach, ist dieses hier ein Tier männlichen Geschlechts, gnädige Frau. So, Karlchen, nun sei wieder brav und schlaf weiter. Es macht doch wie all dergleichen Reptilien einen widerlichen Eindruck. Findest du nicht, Papa? Oh, ich finde, es sieht sehr gemütlich aus. Wie es die Zähne gezeigt hat, einen ordentlichen Schrecken habe ich bekommen. Jetzt werde ich am Ende noch von ihm träumen. Aber es wird sie im Traum nicht beißen, gnädige Frau. Komm, Iwan. Nun komm, schauen wir uns die Affen an. Ja, imponierend ist es, dieses Reptil, aber es ist nicht schön. Ach komm, Papa. Iwan, sieh nur den alten Affen da. Wie dein Direktor, der Popovic Malischkin. Geht schon. Ich finde diesen schläfrigen Bewohner Ägyptens jedenfalls ganz allerliebst. Ausgesprochen sympathisch ist er mir. Während ich nun mit Jelena und Ninotschka die Affen betrachtete, blieb mein Freund Iwan bei dem Krokodil stehen. Ja, er zog einen seiner Handschuhe aus und begann damit, das Krokodil an der Nase zu kitzeln. Ja, er zog sogar seinen Mantel aus, um etwas beweglicher zu sein. Die Frau des Schaustellers zeigte uns auch noch Papageien, die einige französische und deutsche Worte sprechen konnten. Na, nicht gerade sehr feine Ausdrücke, was Nenotschka sehr zum Lachen brachte und bei der Frau ein mitleidiges Lächeln hervorrief. Denn wie konnte sie auch ahnen, dass dieses überaus kluge Kind die französische und die deutsche Sprache beherrschte und überhaupt in allem genau das Gegenteil ihrer Mutter war? Während ich gerade, angeregt durch die zoologische Umgebung, Betrachtungen anstellte, wie die wunderliche Natur doch manchmal, wie zum Beispiel bei Jelena, so viel Schönheit und so wenig Geist. Und bei ihrer Tochter wiederum so viel Geist und so wenig Schönheit anhäuft. Gerade in diesem Augenblick. Wie angenagelt blieb ich stehen. Jelena hatte geschrien. Und die Frau des Schaustellers hatte den Mund aufgerissen. Doch kein Laut kam aus ihrer Kehle. Der Mann eilte von der Kasse herbei und hielt mitten im Laufen inne. Und was erblickten wir? Wir sahen den unglücklichen Iwan Matwejewitsch in den schrecklichen Kiefern des Krokodils. Er war von dem Untier quer über den Leib gepackt worden. Schon war er horizontal in die Luft gehoben und strampelte dort verzweifelt mit den Beinen. Dann noch einen Augenblick und er war verschwunden. Meine lieben Zuhörer, diesen völlig unerwarteten Vorgang sahen wir an, ohne uns zu regen. Wir waren wie gelähmt. Schweigend blickten wir uns gegenseitig an. Und dann, nach einer Pause. Aber Papa! Oh, mein Krokodil! Unser allerliebstes Karlchen! Man muss es aufschneiden. Sofort aufschneiden! Ich glaube, das ist alles nicht notwendig, denn es wird gleich platzen. Glauben Sie das? Wenn es platzt, dann stirbt es doch. Oh Gott, unser Karlchen. Aufschneiden, aufschneiden. Man müsste sich wirklich an einen erfahrenen Chirurgen wenden und das Tier sofort einer Operation unterziehen. Ihr Vater hat unser Krokodil geneckt. Oh, warum hat er denn das getan? Also, man wird mir das Krokodil bezahlen, wenn es platzt. Aber mein Herr, darum geht es doch jetzt nicht. Bedenken Sie, dass Iwan Matwejewitsch sich in dem Krokodil befindet. Wenn es platzt, werden wir gewiss alle ganz nass. Ja, wollen Sie vielleicht, dass mein Krokodil umkommt? Mein Vater hat das Krokodil gezeigt. Mein Großvater hat das Krokodil auch schon gezeigt. Und mein Sohn, der sollte es auch einmal zeichnen. Ich bin in ganz Europa bekannt wegen diesem Krokodil. Aber dieser Herr da drinnen, der ist völlig unbekannt. Wenn das Krokodil ihn nicht verdaut, dann müssen Sie mir Schadenersatz bezahlen. Aufschneiden, aufschneiden? Es dürfte nach meiner Meinung zwecklos sein, das Krokodil aufzuschneiden. Denn unser armer, bedauernswerter Iwan Matwejewitsch ist sicher bereits längst... Man muss eine Behörde verständigen. Ein hoher Beamter wird diesen Deutschen... Hallo, hört ihr mich? Oh mein Gott, wer ruft da? Ich, Iwan Matwejewitsch, hört ihr mich? Iwan, lieber Mann, lebst du noch? Ja, ich lebe und bin gesund. Jelena, das ist ein Wunder. Papa scheint wirklich ohne besondere Beschädigung verschluckt worden zu sein. Hast du dir ein Wehweh getan, Iwan? Nein, nicht im geringsten. Ich bin nur in Sorge, was meine Vorgesetzten sagen werden. Denn wenn man sich Urlaub und Fahrkarten ins Ausland genommen hat und dann in ein Krokodil hineingerät, so zeugt das nicht von großem Verstand. Aber Papa, mach dir doch bitte jetzt keine Sorgen um deinen Verstand. Vor allem müssen wir dich doch herausholen. Nein, nein, nein, ich gestatte nicht, dass irgendjemand aus meinem Krokodil herausgeholt wird. Aber mein Herr, was haben Sie denn dagegen? Jetzt wird doch das Publikum viel zahlreicher kommen. Ja, und wir können dann erhöhten Eintritt verlangen. Oh, welch schlechte Menschen sind Sie. Iwan, hörst du mich? Ja, Nikita, ich höre. Ich will sofort auf dein Amt gehen. Sehr gut. Ohne Entschädigung erlaube ich nicht, dass man mit meinem Krokodil. Und dann überhaupt, ist der Herr da drinnen bemittelt? Hat er Vermögen? Er hat vor kurzem eine kleine Erbschaft gemacht, doch das Geld bereits in Fahrkarten angelegt. Er wollte ins Ausland reisen. Morgen, aber vielleicht kann er, sollte Ihr Krokodil einen Eingriff nicht überleben, durch Abzüge vom Gehalt. Sie wollen unser Krokodil schlachten? Ich kann jetzt 3000 Rubel für mein Krokodil fordern. Stellen Sie sich vor, ein Krokodil mit einem lebendigen Menschen im Bauch. Ha, ich kann 5000 Rubel für mein Krokodil fordern. Sie sind ja ein noch größeres Ungeheuer als Ihr Reptokrokodil. Mein Gott, Iwan, was sollen wir denn tun? Nikita soll zu meinem Vorgesetzten fahren.

Ich werde hier einen Besuch machen. Ich flehe Sie an, Herr Direktor. Denken Sie doch bitte an Iwan Matwejewitsch. Das tue ich doch die ganze Zeit. Es ist ein äußerst verzwickter Fall. Man kann durch alles Nachdenken nicht weiterkommen. Wie soll man zu einer Entscheidung gelangen? Wenn man erst anfängt zu überlegen, zieht sich die Sache sehr in die Länge. Nach meiner Meinung ist es sogar ganz gut, wenn er eine Zeit lang dort bleibt, wo er sich jetzt befindet. Aber Herr Direktor, das besser geht doch nicht. Auf jeden Fall, als im Ausland herumzureisen. Mag er nun in Ruhe nachdenken. Er kann es an seinem augenblicklichen Aufenthaltsort gewiss besser als wir. Angemessene Maßregeln zur Erhaltung seiner Gesundheit müssen natürlich getroffen werden. Was aber nun den Deutschen betrifft, diesen Herrn Schmidt, so befindet er sich nach meiner unmaßgeblichen Ansicht in vollem Recht. In sein Krokodil ist ohne seine Erlaubnis jemand hineingekrochen. Ein Krokodil bildet einen Besitz. Ohne Entschädigung. Herr Direktor, es handelt sich um einen Ihrer Beamten. Nun lassen Sie den Beamten aus dem Spiel. Amtlich kann mich Iwan Matwejewitsch zurzeit überhaupt nicht interessieren. Tja, aber er ist doch auch ein Mensch. Sehr richtig. Und zuständig für Menschen ist die Polizei, wenn Sie schon nicht meinen Rat annehmen und abwarten wollen. Natürlich steht es Ihnen frei, sich an die Polizei zu wenden. Aber möglicherweise wird Iwan Matwejewitsch doch im Amt benötigt. Der Matwejewitsch benötigt, bei uns im Amt. Überdies ist er doch beurlaubt. Das vergessen Sie immer wieder. Tja, wenn er nach Ablauf von 4 Monaten nicht wieder im Amt erschiene, dann allerdings müssten wir auch Nachforschungen anstellen. Und dann würde ich mich auch nur an die Polizei wenden. Im Übrigen, sind Sie auch heute Abend eingeladen bei Nikifor Nikiforowitsch? Trifft man Sie dort? Nein. Ich muss zu den Gefangenen. Naja, jetzt heißt es Gefangenenbesuche machen. So ein Leichtsinn, so ein Leichtsinn. Nie hätte ich gedacht, dass mir mein Freund Iwan Matwejewitsch so viel Scherereien machen würde. Dieser Direktor, welche Ansichten! Dabei handelt es sich um einen angesehenen Beamten, der bald sein 50-jähriges Dienstjubiläum feiern würde. Ich nahm mir einen Schlitten, um unverzüglich Iwan Matwejewitsch von dem Ergebnis meiner Unterredung in Kenntnis zu setzen. Doch als ich die Passage betreten wollte, war es fast unmöglich, überhaupt einen Schritt hineinzutun. Sie war völlig mit Menschen verstopft, die sich in eifrigem Gespräch befanden. Mühsam kämpfte ich mich vor bis zur Tür des Lokals. Ein Schild war dort angebracht mit der Aufschrift »Wegen Überfüllung geschlossen«. Wiedereröffnung um 3 Uhr des Nachmittags. Besucher werden gebeten, sich in einer Reihe zu formieren. Wütend pochte ich an die Tür. Können Sie nicht lesen? Hier ist geschlossen. Na, ich bin's, Nikita Semjonow. Erkennen Sie mich denn nicht? Sie wissen doch, ein Freund Iwans. Ich kann Sie nicht reinlassen. Das Krokodil braucht Ruhe. Aber ich muss meinen Freund sprechen. Ihr Freund, der ist schon heißer von vielen Reden. Der braucht auch Ruhe. Kommen Sie heute Abend wieder. Das ist eine tolle Sache, nicht wahr? Ich warte nur auf den Moment, wo ich diesen Menschen da drin meine Meinung sagen kann. Das ist wirklich ein unverschämter Bursche, dieser hergelaufene Ausländer. Ach, es ist ein Ausländer, der sich in einem Krokodil befindet? Nein, ich meine den Krokodilbesitzer. Ach, das ist ein bedauernswerter Mann. Aber dieser Mensch, der so einfach mir nichts, dir nichts in das arme Krokodil, ihm würde ich meine Meinung sagen. Aber gerade dieser Mensch ist doch überaus bemitleidenswert. So, was reden Sie denn? Zu bemitleiden ist doch wohl nur das Krokodil. Ein ungebetener Gast ist schlimmer als ein Tatar. Kennen Sie das Sprichwort nicht? Was will denn dieser Mensch in dem Krokodil? Sucht er eine warme, komfortable Wohnung? In unserer Residenz gibt es in guten Steinhäusern eine Menge sehr billiger und komfortabler Wohnungen. In ein Tier hineinzukriechen, das ist doch wirklich eine barbarische Handlungsweise. Das Krokodil hat ihn doch verschluckt. Es ist ein bösartiges Untier. Ach, Sie sind wohl auch einer von denen, die nicht die Tiere lieben. Haben Sie kein Mitleid mit diesem Wesen, das jetzt mit angeschwollenem Leib da liegt und nicht in der Lage ist, die ungebetene Masse zu verdauen und unter furchtbaren Schmerzen den Tod erwartet? In Westeuropa wird schon lange jeder, der ein Haustier unmenschlich behandelt, bestraft, gerichtlich bestraft. Aber obwohl wir manche westeuropäischen Einrichtungen übernommen haben, wie zum Beispiel die Gasbeleuchtung und die Trottoirs, so können sich doch viele in unserem Lande noch immer nicht vom alten Denken befreien. Hier handelt es sich geradezu um ein empörendes Vorkommnis. Ist es wirklich ein Landsmann, der diese schändliche Tat begangen hat? Ich verbarg mein Gesicht im Mantelkragen. Eine Zeit lang war ich selbst im Zweifel, ob ich berechtigt wäre, den armen Iwan Matwejewitsch zu bedauern. Doch eine Bestie statt eines Menschen zu bemitleiden? Nein, das ging doch wirklich zu weit. Als ich zur Wohnung meines Freundes Ivan hinaufstieg, das heißt zu seiner früheren, seiner eigentlichen Wohnung, kam mir Nenotschka, die mich vom Fenster aus gesehen hatte, schon auf der Treppe entgegen. Ich schilderte ihr kurz meine vergeblichen Bemühungen und erkundigte mich dann nach der vom Schicksal so hart betroffenen Jelena. Mama ist bester Laune. Sie bereitet sich schon darauf vor, wie üblich Besuche zu empfangen. Aber Mama hat doch arg wenig Verstand. Und wie in allen ernsten Lebenslagen, so ist sie auch in dieser nichts anderes als eine lästige Last. Kurz entschlossen nehme ich daher Nenotschka mit zum zuständigen Polizeikommissariat. Dem Mädchen wollte ich dort das Wort überlassen, in der Hoffnung, dass es einer Tochter, die ihren Vater verloren, gelingen möge, selbst das steinerne Herz eines abgebrühten Polizeibeamten zu erweichen. Nenotschka schilderte auch den entsetzlichen Vorgang sehr flüssig und mit Tränen in den Augen. Das ist alles wirklich überaus traurig, mein Fräulein. Doch was Sie mit Ihren Erzählungen bezwecken wollen, weiß ich nicht. Ja, glauben Sie vielleicht, ich lüge? Hier, sehen Sie selbst die Abmeldung Ihres werten Herrn Vaters. Gestern war er bei mir. Persönlich hat er sich abgemeldet. Voraussichtliche Dauer der Reise 4 Monate. Steht hier, schwarz auf weiß. Ist das die Unterschrift Ihres Vaters? Ja, aber er ist nicht weggefahren. Das behaupten Sie. Für uns ist er auf jeden Fall nicht da. Und damit entfällt jeder Grund zum Einschreiten. Verstehen Sie das nicht? Nein, das verstehe ich durchaus nicht, Herr Kommissar. Ja, wenn er verschwunden wäre... Aber er wäre, ist doch verschwunden. Und zwar in dem Rachen dieses Krokodils. Haben Sie Beweise? Beweise? Sie können sehen, wie er sich in dem Krokodil bewegt. Und Sie können ihn sogar hören. Sie sind wirklich noch sehr jung, mein Fräulein. Diese Schausteller verfügen über eine Menge Tricks, mit denen Sie die Polizei natürlich nicht täuschen können, die aber... Herr Kommissar, dieses Kind spricht die Wahrheit. Ich selbst war Zeuge des Vorgangs und habe mit eigenen Augen gesehen... Moment. Lassen Sie mich nachdenken. Sie, mein Fräulein, sind ja eine nahe Verwandte dieses Ivan Matwejewitsch. Seine Tochter bin ich. Gut. Sind Sie bereit, eine Vermisstenanzeige aufzugeben? Natürlich. Na, das heißt, vermisst ist er ja eigentlich nicht, denn man weiß ja, wo er sich befindet. Ist dieses Fräulein dann bereit mitzuteilen, dass ihr Vater verschleppt wurde? Natürlich. Überlegen Sie sich Ihre Worte genau. Nun? Keine Antwort? Aha. Sie äußerten nun soeben, man solle das Krokodil aufschneiden. Wer sollte das nach Ihrer Meinung tun? Sie, Herr Kommissar. Ich? Also nicht gerade Sie, die Polizei im Allgemeinen. Und warum sollten wir ein Krokodil töten? Handelt es sich um ein tollwütiges Krokodil, das der Bevölkerung gefährlich werden könnte? Aber Herr Kommissar, es handelt sich um einen Menschen. Warten Sie. Wollen Sie mir einen Posten in den Verwaltungsausgaben der Petersburger Polizei nennen, der Mittel für solche Extravaganzen aufweist? Aber Herr Kommissar... Moment. Angenommen, dieser Ivan Matwejewitsch befindet sich wirklich in diesem Krokodil. Wenn er sich nun freiwillig dort hineinbegeben hat. Also davon kann überhaupt nicht die Rede sein. Aber wie will er denn überhaupt hineingekommen sein? Nicht freiwillig, aber mit Einverständnis des Krokodils? Also denken Sie doch bitte nicht immer an dieses dumme Tier. Mit Einverständnis des Krokodilbesitzers vielleicht? Sie sagten doch selbst, dass er sich empört hätte und eine Zeit lang den Tod des Tieres befürchtete. Ja, das fürchtet er. Aber mein Vater schwebt in Lebensgefahr. Sagten Sie nicht außerdem noch, dass dieser Krokodilbesitzer ein Ausländer ist? Ein Deutscher namens Schmidt. Das kompliziert die Angelegenheit ja geradezu ins Nichtzulösende. Denn ist der Krokodilbesitzer ein Ausländer? Ist das Krokodil ausländischer Besitz? Wir als Polizei halten uns an dieses Abmeldeformular, auf dem schwarz auf weiß steht, dass ein gewisser Ivan Matwejewitsch sich auf Reisen begeben hat. Das ist das einzige handfeste Beweisstück in dieser ganzen Angelegenheit. Völlig erschöpft verließen wir diese,

Ach, Sie sind es schon wieder, mein Herr. Ich habe schon geschlossen. Ich denke, die Besichtigungszeiten sind bis abends 8 Uhr. Wir mussten früher schließen. Der Trubel war zu groß. Die Tiere wurden unruhig. Und als es sich herumgesprochen hatte, dass ein Mensch sich in meinem Krokodil befindet, da war die Masse der Besucher kaum noch zu bewältigen. Ich weiß. Aber darf ich vielleicht trotzdem... Den Eintrittspreis, den haben wir gleich auf 1 Rubel erhöht. Und trotzdem. 250. Nun ist meine Frau mit Geldzählen beschäftigt. Die ist schon ganz überarbeitet, die Gute. So. Und wie geht es meinem Freund? Lebt er noch? Ihrem Freund geht's sehr gut. Bitte, bitte überzeugen Sie sich. Ich lebe und bin gesund. Doch davon später. Warst du bei Popowitsch Malischkin? Bitte berichte mir, was der Herr Direktor gesagt hat. Ich erzählte Iwan von meinen vergeblichen Bemühungen, möglichst wahrheitsgetreu. Übertrieb allerdings ein wenig, als ich ihm Jelenas Verzweiflung schilderte. Doch gab ich unumwunden zu, keinen Schritt weitergekommen zu sein, was seine Befreiung beträfe. Befreiung? Was redest du denn da von Befreiung? Da willst du denn den Rest deines Lebens in diesem abscheulichen Tier verbringen? Hör zu! Sitzt du? Nein, ich stehe. Dann setz dich. Und zwar recht nah an den Kasten auf den Fußboden, damit ich nicht so schreien muss. Ich will meine Stimmbänder etwas schonen, sonst bin ich morgen völlig heiser. Und nun gib acht! Ich höre. Der Strom der Besucher ist heute Nachmittag nicht abgerissen. Und morgen wird ein noch größerer Trubel herrschen. Alles, was in Petersburg Rang und Namen hat, wird erscheinen. Damen der höchsten Gesellschaft, ausländische Diplomaten. So, und was hast du davon? Ich? Na, ich bin doch der Gegenstand allgemeiner Beachtung. Ich spiele, wenn auch verborgen, die erste Rolle. Eine dumme, alberne, lächerliche Rolle, mein lieber Iwan. Durchaus nicht. Zum Beispiel bin ich in der Lage, die Menschen zu belehren. Schon allein die naturwissenschaftlichen Mitteilungen, die ich ständig von mir gebe. Na, und die Damen unterhalten sich mit mir, erkundigen sich nach meinem Wohlbefinden, möchten am liebsten das Krokodil ständig mit Süßigkeiten füttern, in der Hoffnung, dass ein Teil davon mich erreicht. Also, mein guter Freund, bitte sage mir, hoffst du eigentlich auf ein langes Leben? Und überhaupt, bist du wirklich noch gesund? Was isst du denn? Wie schläfst du? Wie atmest du? Wie kann man das überhaupt in den Eingeweiden eines Untiers? Zu meiner Verwunderung hat sich herausgestellt, dass das Krokodil vollständig leer ist. Ach, was du nicht sagst. Jawohl, es ist leer. Sein Inneres besteht sozusagen aus einem großen leeren Sack, der aus einer Art von Kautschuk verfertigt zu sein scheint. Es ist hier ähnlich wie im Inneren einer Gummiwärmflasche. So, ich bin zwar noch nie in einer Gummiwärmflasche gewesen, aber du musst es ja wissen. Also, wie gesagt, das Krokodil ist leer. Aber das Tier muss doch Rippen haben, Magen, Leber, Herz. Nichts von alledem ist vorhanden. Wahrscheinlich auch nie vorhanden gewesen. Lauter Fantasieprodukte von diesen Professoren, die zoologische Bücher verfassen, ohne sich vorher die Tiere genau anzusehen. Der Sack, in dem ich lebe, ist überdies noch unglaublich dehnbar. Ja, selbst du hättest noch Platz. Danke, danke. Ich überlege mir ernsthaft, ob ich nicht meine Familie nachkommen lassen soll. Ich glaube, Jelena wird dankend ablehnen. Eine Frage noch, lieber Freund. Wie nimmst du denn Nahrung zu dir? Hast du überhaupt zum Mittag gegessen? Nein, aber ich bin satt und ich werde jetzt wahrscheinlich nie mehr Nahrung zu mir nehmen. Und dies ist auch völlig verständlich. Indem ich nämlich mit meiner Person das Innere des Tieres ausfülle, mache ich es für immer satt. Jetzt braucht es viele, viele Jahre nicht mehr gefüttert zu werden. Jahre? Hast du vielleicht die Absicht, Jahre in den Bauch dieses Tieres? Was soll das alles? Wenn das Tier satt ist, bist du es doch noch lange nicht. Da das Tier von mir satt ist, teilt es offenbar auch mir alle Lebenssäfte aus seinem Körper mit. Anders ist mein Gefühl des Gesättigtseins nicht zu erklären. Wir ernähren uns einander wechselseitig, gegenseitig. Hör auf! Du machst mich ja ganz wirr! Beabsichtigst du vielleicht dein ganzes Leben? Na, ich hoffe, dank meines augenblicklichen Aufenthaltes mindestens 100 Jahre zu leben, wenn es richtig ist, dass das Leben der Krokodile so lange dauert. Na, und morgen werden die Journalisten vom französischen Journal und von anderen Zeitschriften in ganzen Rudeln um mich herumstehen und jeden meiner Gedanken, jedes meiner Worte begierig in ihre Notizbücher schreiben. An deine Frau denkst du wohl gar nicht? Oh doch, ich hoffe, dass sie mich täglich besucht. Wohl noch zu erhöhtem Eintrittspreis von 1 Rubel, wie? Papa, hörst du mich? Ninotschka, mein Täubchen. Psst, Papa, nicht so laut. Verstehst du mich? Ja. Was willst du mir sagen? Der Deutsche, der Krokodilbesitzer, hat sich soeben in seiner Sprache mit seiner Frau unterhalten. Ich habe sie belauscht. Und was hast du erfahren? Psst, nicht so laut. Er will noch heute Nacht mit dir abreisen, weil er Schwierigkeiten hier in Russland befürchtet. Ist das nicht entsetzlich? Was ist daran entsetzlich? Dann komme ich ja doch noch zu meiner Reise. Ich werde eine Weltberühmtheit. Also, meine Herrschaften, nur aber genug der Unterhaltung. Mein Krokodil braucht Ruhe. Der Tag heute war anstrengend. Ich darf doch wohl noch mit meinem Vater sprechen. Aber durch das Krokodil nur mit meiner Einwilligung und nicht außerhalb der regulären Besuchszeit. Ich muss die Herrschaften jetzt bitten, mein Lokal zu räumen. Ja, morgen früh um 9. Da können Sie wieder gehen. Ein Dritt von einem Rubel. Eine Frage, Herr Schmidt. Wie viel würden Sie wohl verlangen, falls man daran dächte, Ihnen das Krokodil abzukaufen? Na, hören Sie mal, wer will sich denn erdreisten, mir mein Krokodil abzukaufen? Wir wollen's Galschen doch gar nicht verkaufen. Nicht für 1 Million Rubel geben wir's her. Schön. Wenn Sie also den Ernährer einer Familie gefangen halten, sind Sie gewiss auch bereit, für den Unterhalt dieser Familie aufzukommen? Frau und Tochter zu ernähren? Zu kleiden? Nee, dazu sind wir durchaus nicht bereit. Nur warte mal, Melanie. Das heißt, reden wir morgen über den Fall, mein Herr. Ich werde es mir in der Nacht noch mal überlegen. Und nun muss ich Sie dringend bitten, mein Lokal zu räumen, meine Herrschaften. Das Krokodil braucht Ruhe, verstehen Sie? Absolut Ruhe! Als ich mit Ninotschka wieder auf dem Newski-Prospekt stand, blickten wir beide uns ratlos an. Und langsam kam mir die Erkenntnis, dass mein Freund Iwan seinen Verstand verloren haben musste. Denn wie kann ein normaler Mensch sich in dem Glauben wiegen, berühmt zu werden, nur weil er zufällig im Bauch eines Krokodils? Aber die Menschen sind ja eigenartige Wesen. Mein Freund Iwan hatte schon immer viel Unsinn geschwatzt. Selbst ich konnte nun leider nicht umhin, mir einzugestehen, dass die gleichen oder wenigstens ähnlichen Worte aus dem Leib eines Tieres gesprochen eine gewisse Art von Bedeutung anzunehmen schienen. Was machen wir denn nun, Onkel Nikita? Du hast also gehört, wie dieser heimtückische, hinterlistige Krokodilsbesitzer gesagt hat, dass er... Heute Nacht will er türmen, wie er sich ausgedrückt hat in seiner vulgären Sprache. Ich habe alles genau verstanden. Hat sich auch gar nicht geniert, mit seiner Frau darüber zu sprechen. Denn wie sollte er vermuten, dass ein... Jetzt heißt es handeln, Ninotschka. Dein Vater ist offensichtlich nicht in der Lage, seine Interessen, geschweige denn die seiner Familie, wahrzunehmen. Wir müssen für ihn handeln, ehe es zu spät ist. Komm, Ninotschka. Wohin? Dich bringe ich nach Hause. Aber ich fahre jetzt zu General Potjomkin. Was willst du denn bei einem General? Wie ein Blitz war ein Gedanke in meinen Kopf gefahren, der an Kühnheit nicht leicht zu übertreffen ist und wie ihn nur die Not gebiert. General Potjomkin war bekannt als einer jener weit vorausschauenden Militärs, die in der allerhöchsten Heeresleitung die geheimen Aufmarschpläne aushecken. Er hatte daher seine Wohnung im Generalstabsgebäude am Palaisgarten, gegenüber dem Winterpalais. Nun weiß es aber jeder, dass es sehr schwer fällt, einen hohen Militär in den späten Abendstunden erreichen zu wollen, denn dergleichen Herren gehen bekanntlich mit den Hühnern zu Bett, weil sie bereits im frühen Morgengrauen ein kaltes Bad nehmen und anschließend ausreiten. Ich will, meine lieben Zuhörer, auch nicht langweilen mit Schilderungen von Verhandlungen, die ich mit den untergeordneten Dienstgraden zu überstehen hatte, als da sind Sergeanten, Leutnants, Majore und Oberste, bis man endlich bereit war, den General zu wecken, dem ich dann mit ernster Miene meinen Plan aufband. Sie behaupten also, dieser Deutsche hält einen Spion im Bauch eines Krokodils versteckt? Genau das. Und dieser Spion hat wichtige Pläne unserer Generalität? Hat er. Und dieser Deutsche will mit dem Spion im Bauch seines Krokodils heute Nacht Petersburg verlassen und so schnell wie möglich die Grenze erreichen? Das weiß er? So ist es, Herr General. Kühner Plan, das muss ich sagen. Alle Achtung. Hat er gedient? Jawohl, Herr General. Dienstgrad? Gefreit, Herr General. Truppenteil? Feldtelegrafentruppe 6. Ah, Männer, die das Gras wachsen hören. Brav, brav. Man wird sehen, was man für ihn tun kann. Darf ich noch darauf aufmerksam machen, Herr General, dass höchste Eile geboten ist? Keine Sorge, jetzt habe ich die Sache in die Hand genommen. Adjutant, Oberst Veterinärarzt zu mir anspannen lassen. Man soll Alarm schlagen. Alarmstufe 8, anspannen. Ein Offizier und 20 Mann zu meiner Verfügung.

In den nächsten Tagen werde ich mich vor einem Militärgericht zu verantworten haben. Ich ruhe nicht, bis meine Ehre wiederhergestellt ist. Und bis dahin hat der General sich beurlauben lassen. Ebenfalls verklagt hat mich Herr Schmidt, der Krokodilsbesitzer. Wegen Geschäftsschädigung verlange ich, dass mir die tägliche Einbuße von 300 Rubel für 99 Jahre vergütet wird. Tja, meine lieben Zuhörer, so kann es einem ergehen, wenn man seinen philanthropischen Neigungen freien Lauf lässt. Ich warne jeden, sich um einen Menschen zu kümmern, der sich im Bauch eines Krokodils befindet. Das war unser Bericht über die ungewöhnliche Begebenheit, die sich damals in Petersburg zutrug, als ein Herr in der Passage am Newski-Prospekt von einem Krokodil lebendig ganz und gar verschlungen wurde und was dies für Folgen hatte. Nach Aufzeichnungen von Fjodor Michailowitsch Dostojewski, für den Funk geschrieben von Otto Schnabbe. Die dankbare, aber überaus anstrengende Rolle des Iwan Matwejewitsch sprach Herr Walter Hirt. Für die hübsche Jelena Iwanowna konnten wir keine geeignetere Darstellerin finden als Frau Brigitte Dryander. Die aufgeweckte Nenotschka wurde von der nicht weniger aufgeweckten Johanna Mattner dargestellt. Dem Direktor Popowitsch Malischkin lieh Herr Peter Dornseif sein sonores Organ. Besonderer Dank gebührt Frau Susanne Heim und Herrn Harry Naumann, die fern von jeglichem Nationalstolz die Rolle der Krokodilbesitzer übernahmen. Als Polizeikommissar fungierte Herr Peter Stiegel. In der Rolle der tierliebenden Dame haben Sie gewiss die nicht weniger tierliebende Frau Margot Schönberger erkannt. Erst nach langem Suchen fanden wir eine geeignete Persönlichkeit für die Rolle des Generals Potjomkin, nämlich Herrn Sepp Wäsche. Mir selbst war es ein besonderes Vergnügen, meine Worte den Klängen der Balalaika von Herrn Franz Probst anzupassen. Die Rolle des Nikita Semjonow sprach Herr Rüdiger Renn. Zu Ton und Schnitt und dergleichen technischen Spielereien mehr ließen sich erfreulicherweise Herr Ernst Becker und Frau Irma Müller bewegen. Und alle Personen, einschließlich des Krokodils, das uns der Zoo leihweise zur Verfügung stellte, wurden mit der umsichtigen Hilfe der Assistentin Fräulein Christa Frischkorn dirigiert von Herrn Jörg Franz.